sollte Grafen ermorden. Er hat den Tod verdient, sein Blut, was er sehe, seine Bräue. Brüder, kämpft ihr nicht für das Recht? Ihr wollt die Macht stürzen, eigennützige Tat verhindern und seid selbst voll Eigennutz. Als etwas schadloses Hut einer Weise an die Zeit der Entbehrungen ist vorbei. Nehmt, was ihr findet. Ihr versündigt euch, hört, bleibt. Was willst du, der Ofen hat dich niemand, dass du kein Bauer bist in der Gegend. Was kommst du plötzlich in unsere Verrichtungen? Ihr Ruf ist der uns im Genuss zerstört, aus dem Weg. Gericht euch erwartet.